Job said, I know that my Redeemer lives. Hiob sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. And as we've said before, there's four ways that we know that our Redeemer lives. Und wir hatten schon gesagt, es gibt vier Möglichkeiten, wie wir wissen können, dass unser Erlöser lebt. First we look at creation. Zunächst mal, wir schauen einfach auf die Schöpfung. As Paul said in Romans 1, so wie Paulus sagt in Römer 1, all of creation testifies, all die ganze Schöpfung bezeugt es, of the power of God. Sie bezeugt die Macht Gottes. In Psalms chapter 19, in dem Psalmen, Kapitel 19, it says that creation has a voice, da heißt es, dass die Schöpfung eine Stimme hat. It speaks forth of the Creator. Und diese Stimme spricht von dem Schöpfer. Second is history. Das zweite ist die Geschichte. History testifies. Auch die Geschichte bezeugt. The way God took the nation of Israel through history and preserved it. And zum Beispiel, wenn man betrachtet, wie Gott die Nation Israel über die Geschichte hinweg and bewahrt hat. The way he judged nations and oder die Art und Weise, wie er Nationen richtet. The way he parted the sea and oder wie er das Rote Meer geteilt hat. Noah's Ark and all these und die Arche Noah. All diese Dinge, die wir in der Geschichte finden. The way Christ came into history. Auch die Art und Weise, wie Christus in die Geschichte eintrat. Our calendar is BC and AD. Unser Kalender, er ist geteilt in vor Christus und nach Christus. And then we have our third witness. Dann haben wir auch das dritte Zeugnis. The way he's changed our lives personally. Die Art und Weise, wie er unser Leben persönlich verwandelt hat. Millions of people throughout history now. Millionen von Menschen in der Geschichte haben dies erlebt. Can say these words. Und sie können sagen, my life was changed. Mein Leben wurde verwandelt by Jesus. Durch Jesus Christus. And that's our message today. Und das ist unsere Botschaft heute. But the fourth one is, aber das vierte, just so that you know it. And it's a little bit of our message also, actually. Das vierte ist auch ein Teil unserer Botschaft. How do I know my Redeemer lives? Wie weiß ich, dass mein Erlöser lebt? I spoke with him this morning. Heute früh habe ich mit ihm gesprochen. And that's a very real reality. Und das ist eine ganz wirkliche Realität. Now, the resurrection of Christ is said to be the most historically proven fact in history. Von der Auferstehung Christi heißt es, dass sie das bestbewiesenste Ereignis in der ganzen Geschichte ist. Because the enemies of Jesus were the Jewish authorities. Und es war ja so, dass die Feinde Christi die jüdischen Autoritäten waren. They were jealous of him. Sie waren ihm gegenüber eifersüchtig. They were threatened by him. Sie fühlten sich bedroht von ihm. They wanted to put him to death. So wollten sie ihn töten. And they did. Und sie taten dies. And they said before, they said, this crazy man. Und sie sagten, na, dieser Verrückte. He said he would rise from the dead. Der hat behauptet, dass er von den Toten auferstehen so würde. So lest his disciples steal the body, we want you to put a guard on the tomb. Und damit dann nicht einfach die Jünger von ihm kommen können, den Leib stehlen, werden wir das einfach bewachen. You know, we watch these Jesus movies and the women come to the tomb. Und stell dich mal vor, diese Jesus-Filme, die ihr vielleicht gesehen habt, die Frau kommt da zum Grab. I remember, there's a Roman soldier sitting on a rock. Ich kann mich erinnern, dass ich das gesehen habe. Da ist ein römischer Soldat. Der and then the women einem, come and he's startled and he looks for his spear. Die Frau ist erschreckt. And he picks up his spear. Und er schaut, wo ist der Speer? Und er nimmt seinen Speer. The furthest thing from reality. Ah, das ist wirklich völlig entfernt von der Realität, die tatsächlich a Roman guard is an anti-terrorist unit. Eine römische Wache ist wie eine Antiterroreinheit. And when they guard a tomb, und wenn sie also dieses Grab bewacht haben, they put clay in the crack. Es geschah so, dass man Lehmsiegel machte. They put a piece of string, Spalt hinein, string to the other side. Dann wurde da eine kleine Strippe rübergezogen. Into another piece of clay. Und wiederum ein Stück Lehm. Then they put the Roman seal on it. Und auch dort wurde das römische Siegel hineingepresst. Anyone who breaks the string, und wer dann diese Leine da zerreißt, or the seal, oder das Siegel zerbricht, is burned alive. Der wird lebendig verbrannt. Then you have 18 soldiers, dann gab es diese Wache von 18 Soldaten, in three shifts, die da das Grab bewachten in drei Schichten. 8 of them sleep, 16 are awake. 8 schlafen, 16 sind wach. The 6 that are sleeping are sleeping in front. Oder 6 vielmehr, die schlafen vorne. In a formation. In einer speziellen Formation. So that if they're attacked, they have to go over these bodies first. So dass jemand, der da angreift, zuerst diese schlafenden Leiber übersteigen muss. The 16 are constantly awake. Und dann gibt es die anderen, die praktisch permanent Wache halten. If one of them falls asleep, all of them are punished. Wenn einer da in Schlaf verfällt, dann werden alle bestraft. And these 18 men could protect that tomb from 200 or 300 soldiers. Das war kein Problem für diese 18, einfach dieses Grab vor vielleicht 200 oder 300 Soldaten zu bewachen. So. Also. The third day comes and the body of Jesus is missing. der dritte Tag kommt, aber der Leib Christi, fehlt. His disciples say, "We have seen him; he is risen." Und die Jünger sagen, wir haben ihn gesehen; ist auferstanden. And all the Jewish authorities have to do is present the body. Alles, was jetzt die Juden tun müssten, wäre einfach den Körper hervorzubringen. You have the body, don't you? Also du hast doch den Leib, nicht wahr? Also, you had it protected by the Roman authority. Ihr habt es doch speziell beschützt von den Römern. Special anti-terrorist unit. Diese Spezialeinheit, sie hat das doch beschützt, oder nicht, den Leib? So where's the body? Bring doch einfach den Leib, wo ist er? Stolen. Naja, stolen? By who? Also wer denn? The fishermen. Das waren die Fischer. Yeah, right. Ja, mm-hmm. What did they do? Sneak up in the night real carefully? Also nachts haben sich da wohl angeschlichen, ja. It's a joke. Ist doch ein Witz. If you took these facts, wenn man da diese Fakten zusammenfügt, into a courtroom, und sie vor ein Gericht bringt, the jury and the judge would have to say he is risen. Dann wird die Jury sagen und der Richter, es bleibt nichts anderes übrig, als zu entscheiden, dass auferstanden ist. And we would say, und wir sagen auch, he is risen, ist auferstanden. Wahrhaftig ist auferstanden. The fact of the resurrection doesn't do anything for me. Aber diese Tatsache der Auferstehung, die hat noch keine Wirkung für mich. As we'll see in Acts chapter 2. Wie wir es in der Apostelgeschichte 2 sehen können. As we saw actually in Luke 24. Und wie wir es auch schon in Lukas Kapitel 24 Jesus was sahen, resurrected, he appeared to his disciples. Ist auch so geschehen, dass Jesus auferstanden war und er seinen Jüngern erschien. And actually Peter goes fishing afterwards. Und doch ging der Petrus einfach fischen. Because Peter has a problem. Weil Petrus ein Problem hatte. The fact that Jesus is risen is not reaching into his heart. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, das hat irgendwie nicht in sein Herz hineingereicht. It's actually making him feel worse. Eigentlich hat es dazu geführt, dass er sich noch viel schlimmer fühlte. Because fühlte. He has a past. Denn er hatte da ja eine Vergangenheit. He has denied Jesus 3 times. Er hat 3 Mal Jesus verleugnet. And he doesn't know where to put this. Und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll, was er damit jetzt macht. It's the power of the resurrection that changes our lives. Aber es ist die Kraft der Auferstehung, die unser Leben verwandelt. Not the fact of it. Nicht die Tatsache allein. The power of it that we receive by faith. Es ist diese Macht, die dahinter steht, die wir im Glauben empfangen können. Jesus rose from the dead. Jesus ist von den Toten auferstanden. He showed himself for 40 days. Er hat sich für 40 Tage den Leuten gezeigt. To about 500 people. Etwa 500 Leuten. And then he ascended into heaven. Und dann ist er gen Himmel aufgefahren. 10 days later. 10 Tage später. From his throne on high, he sends forth the Holy Spirit. Vom Thron in der Höhe sendet er seinen Heiligen Geist. The power of resurrection. Die Kraft der Auferstehung. This is what changes lives. Das ist das, was unser Leben verwandelt. And Peter's life was changed. Und das Leben des Petrus wurde verwandelt. When he received the Holy Spirit. In dem Moment, wo er den Heiligen Geist empfangen hatte. Now let's pick it up in Acts chapter 2 just briefly. Gehen wir mal wieder zur Apostelgeschichte 2. We have Peter preaching to a crowd. Da ist Petrus, er predigt zu einer ganzen Volksmenge. He quotes from the Psalm. Und er zitiert von dem Psalmen. Something that David wrote. Etwas, was David geschrieben hatte. And David wrote these words, "You will not abandon you will not abandon me to the grave." Und David schrieb, du wirst nicht zulassen, dass mein Leib im Grab bleibt. My body will not see decay. Mein Leib, der wird nicht das Verderben sehen. And then Peter argues that this David is actually speaking of Jesus and not himself. Und dann sagt der Petrus, es ist doch so, dass der David nicht von sich selbst spricht, sondern er spricht vom Christus, so we vom pick Messias. It up in verse 29. Wir nehmen die Sache jetzt auf von Vers 29. He's preaching to a lot of people. Und er spricht zu einer ganzen Volksmenge. Brothers, I can confidently tell you that the patriarch David died and was buried. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David. And his tomb is here with us, or his tomb is here today. Dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf den heutigen Tag unter uns ist. Go to verse 31. Vers 31. Seeing what was ahead, David spoke of the resurrection of Christ. Dass er voraussah, sprach er von der Auferstehung des Christus. That he was not abandoned to the grave. Dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist. Nor did his body see decay. Noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Now watch these verses. Schaut einmal. God has raised this Jesus to life. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. And we are all witnesses of the fact. Wovon wir alle Zeugen sind. And that fact doesn't affect me until I receive it by faith. Und dieses Faktum, diese Tatsache, die verändert gar nichts bei mir, seitdem, dass ich es im Glauben empfange. Now watch verse 33. Vers 33. Exalted to the right hand of God. nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, he has received from the Father the promised Holy Spirit. Und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat. And has poured out what you see and hear. Hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. And what they saw and heard changed lives. Was sie gesehen haben und was sie gehört haben, das hat ihr Leben verändert. For David did not ascend to heaven, and yet he said, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Now in Acts 1 we remember that Jesus ascends to heaven. In Apostelgeschichte 1 wir können uns daran erinnern, dass Jesus den Himmel auffährt. And you can just picture him coming into the presence of his Father with all the angels. Und stell dich mal vor, wie er dann eintritt in die Gegenwart seines Vaters mit all den Engeln. And these are the words of the Father. Und das sind jetzt die Worte des Vaters. The Lord Father said to the Lord Son. Der Herr, der Vater, spricht zu dem Herrn, seinem Sohn. As he came from the earth. Als er da aufstieg von der Erde und hin. And he appears. Und emporkam before the throne. Und er erscheint dort vor dem Thron. All the angels and all the believers of past were present. Und all die Engel und all die Gläubigen der Vergangenheit, sie waren dort gegenwärtig. You can just picture the celebration, the risen Christ. Stell dir mal vor, einmal dieses Fest, diese Feier. And da kommt er, der auferstandene Jesus. And the Father says, und der Vater sagt, sit at my right hand, sitze zu meiner Rechten, until I make your enemies a footstool. Bis ich die Feinde zu deinem Schemel mache. And the Son walks up, and the Son is there. Und der Sohn, er tritt hervor. And he turns, and everyone sees him. Und er dreht sich um, alle sehen ihn. And he sits. Und er lässt sich nieder. To the right hand of his Father. Auf dem Thron zu Rechten des Vaters. And this verse is fulfilled. Und somit ist dieser Vers erfüllt. Verse 36. Therefore, let all the house of Israel, or let all Israel be assured of this. Das ganze Haus Israel, wisse nun zuverlässig. God has made this Jesus, dass Gott nun diesen Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. He is the Lord of the universe. Er ist der Herr des Universums. The Lord of eternity. Er ist der Herr der Ewigkeit. He is Messiah. Er ist der Messias. When the people heard this, they were cut to the heart. Als die Leute aber dies hörten, drang es ihnen durchs Herz. And said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? You see, the fact is not affecting them. Aber diese Tatsache allein, die hat noch nicht diese Wirkung, die sie brauchen. That's great, but we feel miserable. Naja, eigentlich ist das großartig, aber wir sind da ganz erbärmlich. What should we do? Was können wir nur tun? Help us. Hilf uns doch. Peter replied. Und sie antwortete Petrus. Repent and be baptized. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen. Every one of you. Jeder von euch. In the name of Jesus Christ. Auf den Namen Jesu Christi. For the forgiveness of your sins. Zur Vergebung eurer Sünden. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. The promise is for you. Diese Verheißung ist für euch. And your children. Und eure Kinder. And for all who are far off. Und allen, die in der Ferne sind. For all whom the Lord our God will call. So viele der Herr, unser Gott, berufen wird. The resurrection of Christ. Die Auferstehung Christi. Changes lives. Die verwandelt Leben. It's the power of his resurrection. Und zwar die Kraft seiner Auferstehung. Jesus is alive today. Jesus lebt heute. He is the Alpha and the Omega. Er ist Alpha und Omega. He is Almighty God. Er ist der allmächtige Gott. The Spirit of God searches the earth. Und der Geist Gottes, er erforscht die Erde. Knows the hearts of men. Und er kennt die Herzen der Menschen. And if we repent, und wenn wir Buße tun, which means that we admit, das bedeutet einfach, dass wir nur zugeben, we admit that we have failed, dass wir zugeben, dass wir versagt haben. We have done things wrong, we've been selfish. Wir haben Dinge falsch gemacht. Wir waren da egoistisch. Yeah, we've lied, we've been proud, we've done everything. Wir haben gelogen, wir waren stolz, wir haben so ziemlich alles gemacht. I need to be forgiven. Und ich brauche Vergebung. And I say, God, I admit I have sinned. Und ich sage, Gott, ich gebe das zu, ich habe gesündigt. Forgive me. Bitte vergib mir. Please forgive Bitte. Me. This repentance. Forgive das ist Buße. Vergib Please. Mir. Ja. You know what happens? Wisst ihr, was dann geschieht? God Gott through the Holy Spirit durch den Heiligen Geist cleanses my conscience. Reinigt mein Gewissen. And he fills it with peace. Und erfüllt es mit Frieden. And I have a real experience with God. Und dann bekomme ich diese echte Erfahrung mit Gott. So three things happen because of the resurrection. Drei Dinge sind geschehen wegen der Auferstehung. If I receive it. Wenn ich diese Auferstehung für mich persönlich empfange. My past, meine Vergangenheit, is forgiven. Sie ist vergeben. And that's a big deal. Und das ist einfach eine riesige Sache. Many people will suffer their whole life because of something they did in their past. Viele Menschen leiden ihr ganzes Leben wegen einer Sache, die sie in ihrer Vergangenheit begangen haben. People can't forgive themselves. Menschen können sich selbst nicht vergeben. They can't forgive other people. Sie können vielleicht anderen nicht vergeben. My past is forgiven. Aber meine Vergangenheit, sie ist vergeben. And when I'm forgiven, und wenn ich Vergebung habe, I can forgive others much easier. Dann kann ich auch anderen viel leichter vergeben. To be forgiven is the power to forgive. Vergebung empfangen zu haben, ist auch dann die Kraft, mit der ich vergeben kann. Now this is a big subject. Und das ist einfach ein ganz wesentliches Thema. And God forgives my past. Gott hat mir meine Vergangenheit vergeben. Number two. Punkt zwei. I have a purpose for living. Ich habe da einen Zweck fürs Leben. We talked about that last week. Und wir haben darüber letzte Woche gesprochen. The purpose is to experience God's love. Der Zweck besteht darin, die Liebe Gottes zu erleben. And to express it. Und sie dann auszudrücken. I was in the dog park 2 days ago. Vor 2 Tagen war ich da in diesem Hundegarten. I took my dog park. Hundepark? Yeah. I took my camera with me for some shots for my dog. Und dann habe ich meine Kamera mitgenommen, weil ich weil die Hunde ein bisschen fotografieren wollte. And there was a lady and her daughter there with their dog. Und da war eine Frau mit ihrer Tochter dort mit ihrem Hund. So I thought, I'll just photograph their dog. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kann ich auch ihren Hund mal fotografieren. So I started, and I said, why don't I take a picture of you and your dog and your, you know. Hey, wie wäre das, wenn ich vielleicht auch von Ihnen ein Foto nehme, mache mit Ihrem Hund? 15 pictures. I took them home. I edited them. Ich habe Bilder gemacht, dann habe ich sie ein bisschen editiert. And I sent them to them with email. Und habe sie per E-Mail gesandt. They were so blessed. Sie waren so gesegnet. They wrote back and said, we have no family picture. Wir haben gar keine Familienbilder gehabt. We are printing it out. We are sending it out as an Easter present. Wir werden sie ausdrucken und wir werden sie hinausschicken als Ostergeschenk. When are you going to be in the park again? Wann wirst du wieder im Park sein? And I thought, see, this is our purpose. Und das ist unser Zweck. Experience his love. Seine Liebe erleben. And express his love in all that we do. Und dann seine Liebe auch ausdrücken in allem, was wir tun. And it makes life so much fun. Und das macht so viel Spaß. To just love people. Einfach Leute zu lieben. I was just there editing. I can't wait to send this. Ich habe das da einfach vorbereitet. Ich habe gesagt, ich kann gar nicht drauf warten, das abzusenden. Na, we schau. Love it. Thank you. We wir lieben es. Dankeschön. I love doing this. Und ich liebe das zu machen. Number three. Punkt drei. Our home is in heaven. Unsere Heimat ist im Himmel. This changes our whole life. Und das verändert unser ganzes Leben. My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I have a reason for living. Ich habe einen Grund zum Leben. And my home is in heaven. Und mein Zuhause ist im Himmel. This changes our entire life. Und das verändert mein ganzes Leben. This is the resurrection of Christ. Das ist die Auferstehung Christi. And it all starts with asking the resurrected Lord for forgiveness. Und es beginnt alles damit, dass den auferstandenen Herrn um Vergebung bitten. This is not a psychological thing. Das ist nicht irgendwie eine Sache, die sich irgendwie nur hier im Kopf abspielt. God responds. Gott reagiert auch auf mich. When I received the Lord 30 years ago, I was 18 years old. Als ich den Herrn empfing, vor 30 Jahren, ich war da 18. I prayed and I said, God. Da betete ich und sagte Gott. Some lady told me about it. I said, okay. Eine Frau hatte mir das erklärt. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. Amen. Amen. Open my eyes. Und Augen geöffnet. Everything was the same. Alles schaute genauso aus. No earthquakes. Keine Erdbeben. So I went home. Also ging ich nach Hause. But there's something went with me. Aber irgendwie ist etwas mit mir gegangen. This incredible peace from God. Dieser unglaubliche Friede von Gott. It was with me all week. I'd never had it before. Er war die ganze Woche bei mir und hat das nie zuvor gehabt. It was the peace that replaced everything I had not been forgiven for. Es war dieser Friede, der alles ersetzt hat, wovon ich vorher nicht vergeben hatte. My past was really forgiven. Meine Vergangenheit, sie war weg, sie war vergeben. And I could sense it in my conscience. Und ich konnte das spüren in meinem Gewissen. I was clean. Ich war rein. I went back the next week. Ich bin dann nächste Woche zurückgegangen. I told them about it. Ich habe ihnen das erzählt. And they read a verse from the Bible that says this. Und sie lasen mir einen Vers vor von der Bibel. And the peace of God. Und dieser Frieden Gottes. That passes all understanding. Der allen Verstand übersteigt. Will protect your heart. Der behüte eure Herzen. In Christ Jesus. In Christus Jesus. And I said, I have that. Und ich habe gesagt, das ist es, ich habe das. You see, it's experiencing God's love. Das ist es, die Liebe Gottes erleben. Our God knows. Unser Gott, er weiß. I want to read a story that some of you had read recently. Ich möchte eine Geschichte vorlesen, die jemand kürzlich mir gegeben hat. Some of you have read it. My wife has sent it around. Also meine Frau hat das herumgesandt und einige von euch haben es auch schon gelesen. But some of you have not heard the story. Aber vielleicht haben einige von euch diese Geschichte noch nicht gelesen. It's about how our God knows. Es geht darum, wie unser Gott die Dinge weiß. It happened to a woman named Beth Moore. Es geschah einer Frau mit namens Beth Moore. She's a Bible teacher. Sie ist eine Bibellehrerin. And she's very famous, well known. Ist eigentlich sehr bekannt. This happened in the airport in Knoxville. Und das geschah auf dem Flughafen von Knoxville. In the year 2005. Im Jahre 2005. She was sitting in the waiting room, waiting to board her plane. Saß dort im Wartesaal, wartete darauf, dass sie an Bord gehen könnte. And she was having a devotional. She had her Bible on her lap. Sie hatte die Bibel auf dem Schoß, machte ihre persönliche Andacht. And then she noticed, she couldn't stop from staring at this old man in a wheelchair. Da bemerkte sie einen alten Mann im Rollstuhl und sie konnte nicht aufhören, ihn anzublicken. He was humped over. Er war gebeugt. And he was just skin and bones. Und er war nur Haut und Knochen. And the strangest thing about him was his hair and his nails. Das Seltsamste an ihm waren seine Haare und seine Nägel. Stringy, gray, long hair. Lange, strähnige Haare. It hung well over his shoulders. Und die hingen noch weiter als ihre Schultern, als seine Schultern herab. Down to the middle of his back. Bis mitten in seinen Rücken. His fingernails were long. Seine Fingernägel, sie waren sehr lang. Clean. Sie waren aber sauber. But strangely out of place for an old man. Aber ganz seltsam, da orientiert für einen alten Mann. I looked down at my Bible. Und sie sagte, sie schaut auf and ihre Bibel. I felt very discomforted. Und sie war da untröstlich. As I tried to imagine what this man's story might have been. Als der versuchte mir vorzustellen, sagt sie, was für eine Geschichte dieser Mann gehabt haben mag. I was wondering if I'm actually was looking at Howard Hughes. Und sie fragte sich, schaue ich da den Howard Hughes an? Then I remembered he was dead. Dann erinnerte ich mich aber daran, dass er tot war. All the while my heart was growing more and more overwhelmed with a feeling for this man. Und immer mehr und mehr war mein Herz überwältigt für dieses Gefühl, was ich für diesen Mann empfand. Suddenly I was filled with an aching emotion for this bizarre looking old man. Plötzlich hatte ich so ein schmerzhaftes Gefühl, was da von mir ausging zu diesem so seltsam ausschauenden Mann. I've learned in the past what it means when I begin to feel what God feels. Ich habe in der Vergangenheit bereits gelernt, was es bedeutet, wenn ich plötzlich spüre und fühle, was Gott fühlt. Something contrary to my own natural feelings. Da geschieht etwas, was eigentlich im Gegensatz oder im Widersatz steht zu meinen eigentlichen natürlichen Gefühlen. And I know something dramatic is about to happen. Und dann weiß ich, etwas Dramatisches wird geschehen. It may even be embarrassing. Es mag vielleicht gar beschämend sein. I immediately began to resist because I could feel God working on my spirit. Und ich fing an, mich zu widersetzen, weil ich da bemerkte, wie Gott in meinem Geist so stark wirkte. I said, oh no, God, please, no. Ich sagte nur, nein, oh Gott, bitte nein. Don't make me speak with this man. Muss ich jetzt mit diesem Mann sprechen? Not right here and now. Nein, nicht hier und auch nicht jetzt, nein. Please, I'll do anything. Ich werde alles tun. Put me on the same plane. Gib mich auf das gleiche Flugzeug. But don't make me get up here and witness to this man. Muss ich jetzt hier aufstehen? Soll ich hier aufstehen und diesen Mann Zeugnis ablegen? And share Jesus with him. Und Jesus mit ihm not in front of all these people. Teilen vor all diesen Leuten? So there I sat begging God. Da saß ich und bat Gott. Please. Bitte. Don't make me do this. Nein, muss ich das jetzt tun? Not now. I'll do it on nein, the plane. Nein, nein, nicht. Ich werde das schon im Flugzeug machen. Here comes our fourth point from the message. Und jetzt kommt der vierte Punkt für die Botschaft. Right? I spoke with him this morning. Aber heute früh habe ich doch mit ihm gesprochen. Then I heard it. Dann hörte ich es. I don't want you to witness to him. Ich möchte nicht, dass du ihm Zeugnis ablegst. I want you to brush his hair. Ich möchte, dass du ihm die Haare kämmst. These words were so clear. Diese Worte waren so klar. My heart leaped into my throat. Mein Herz sprang mir in die Kehle. My thoughts were spinning like a top. Meine Gedanken, sie drehten sich nur. Do I witness to this man or brush his hair? Werde ich ihm jetzt Zeugnis geben oder werde ich nur seine Haare kämmen? God, as I live and breathe. Gott, wie ich hier lebe und atme. I want you to know I am ready to tell this man about Jesus. Ich möchte, dass du weißt, dass ich bereit bin, diesen Mann von Jesus zu bezeugen. What difference does it make if this man's hair is a mess or not? Was für einen Unterschied macht es, ob diese Haare da durcheinander sind oder nicht? If he doesn't know Jesus. Wenn er doch Jesus nicht kennt. I'm going to tell him about Jesus. Ich werde ihn jetzt über Jesus erzählen. And then God said. Dann sagte Gott. This is not what I said, Beth. Beth, das habe ich nicht gesagt. I don't want you to tell him about Jesus. Ich möchte nicht, dass du über Jesus erzählst. I want you to brush his hair. Ich möchte, dass du seine Haare bürstest. I looked up at God and I said. Ich schaute auf zu Gott und sagte. I don't have a hairbrush. Ich habe gar keine Bürste. It's in my suitcase. Das ist doch in meinem Koffer. So how am I supposed to brush his hair without a hairbrush? Wie sollte ich jetzt seine Haare bürsten ohne einen Kamm? And God instantly said. Gott hat aber sofort geantwortet. I will provide. Dafür werde ich sorgen. I stumbled over to the wheelchair. So stolperte ich hinüber zu diesem Rollstuhl. I knelt down in front of the man. Und ich kniete mich nieder vor diesem Mann. And asked. Und fragte ihn. Sir, may I have the pleasure of brushing your hair? Darf ich die Ehre haben, Ihnen Ihr Haar zu bürsten? He looked back at me and said, what did you say? Er schaute nur mich an und sagte, was haben Sie May da gesagt? May I have the pleasure of brushing your hair? Dürfte ich das Vergnügen haben, Ihnen Ihr Haar zu bürsten? To which the man responded in volume 10. Und der Herr, er antwortete mit voller Lautstärke, volume 10, also Lautstärke 10. Little lady, if you expect me to hear you, you're going to have to talk louder than that. Der Herr sagte nur, wenn Sie wollen, dass ich Sie höre, dann müssen Sie lauter reden als das. So with a deep breath, I blurted out. Also holte ich tief Atem und ich rief ihn heraus. Sir, may I have the pleasure of brushing your hair? Könnte ich das Vergnügen haben, Ihnen das Haar zu kämmen? At which every eye in the place looked at me. Und jede Augen an diesem Ort waren auf mich gerichtet. His face was red. Sein Gesicht war rot. His forehead breaking in sweat. Und seine Stirn, sie brach in Schweiß aus. I watched him look at me with absolute shock on his face. Ich sah, wie er mich anschaute mit vollem Entsetzen auf seinem Gesicht. And say, und dann sagte er, if you really want to, wenn Sie das wirklich wollen, are you kidding? Machen Sie of das. Of course I don't want to. Pass, natürlich möchte ich es nicht. But God didn't seem interested in my personal preference right about then. Aber Gott war nicht interessiert in diesem Moment an meinen persönlichen Präferenzen. He pressed on my heart until I could utter these words. Er drängte mir das aufs Herz, bis ich diese Worte heraussprechen musste. Yes, sir, I would be pleased. Ja, mein Herr, das ist ein Vergnügen. But I have a little problem. Aber ich habe ein kleines Problem. I don't have a hairbrush. Ich habe keine Bürste dabei. I have one in my bag, he responded. Er sagte nur, ich habe eine Bürste hier hinten. I went around to the back of the wheelchair. Und so ging ich herum um den Rollstuhl. I got on my hands and knees. Ich ging auf die Knie und auf die Hände. Unzipped the stranger's old carry-on. Und ich öffnete den Rucksack von diesem seltsamen alten Mann. Couldn't believe what I was doing. Und ich konnte gar nicht glauben, was ich da tat. I stood up and started brushing the old man's hair. Und ich richtete mich auf und ich bürstete diesem alten Mann seine Haare. It was perfectly clean. Es war vollkommen sauber. But it was tangled and matted. Aber es war total verworren und verknotet. I don't do many things well. Ich mache nicht sehr viele Dinge gut. But mothering two little girls. Aber da ich ja die Mutter von zwei kleinen Mädchen war, I began brushing the very bottom of the strands. So fing ich an, da das Ende der Strähnen auch auszubürsten. Remembering to take time to not to pull. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich da mir die Zeit für lasse, dass da nicht zu feste Zerre dran. A miraculous thing happened to me. Und dann geschah ein Wunder mit mir. Everybody else in the room disappeared. All die anderen im Raum, sie waren plötzlich weg. There was no one alive for those moments except that old man and me. Niemand anders lebte in dem Moment für mich, außer dieser alte Mann. I brushed and I brushed and I brushed. Und ich bürstete und bürstete und bürstete seine Haare. Until every tangle was out of that hair. Bis er jedes Knötchen da aus dem Haar heraus war. I know this sounds strange. Ich weiß, das klingt etwas seltsam. But I've never felt that kind of love for another soul in my entire life. Ich habe nie eine solche Liebe für eine andere Seele empfunden in meinem ganzen Leben. I believe with all my heart. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen. I for that few minutes. Dass ich für diese paar Momente felt a portion of the very love of God. Ich einen kleinen Teil von genau dieser Liebe Gottes gespürt habe. That he had overtaken my heart for a little while. Dass er für einen kleinen Moment mein Herz völlig überwältigt hatte. Like someone renting a room. Wie jemand, der einen Raum mietet. And making himself at home for a short while. Und sich dort einfach zu Hause fühlt und einrichtet für einen kleinen Moment. The emotions were so strong and so pure. Diese Emotionen waren so stark und so rein. That I knew they had to be God's. Dass ich wusste, das muss Gott sein. His hair was finally as soft and smooth as an infant's. Und sein Haar war schließlich so fein und so weich wie das eines kleinen Babys. I slipped the brush back in the bag. Und so gab ich diese Bürste wieder zurück in seinen Rucksack. And went around the chair to face him. Und ich ging dann um den Rollstuhl herum, um ihn mir anzuschauen. I got back down on my knees. Und wieder, ich ging auf meine Knie. Put my hands on his knees. Und legte meine Hände auf seine Knie. And said, Sir. Und sagte, Herr. Do you know Jesus? Kennen Sie Jesus? And he said. Und er sagte. Yes, I do. Ja, ich kenne ihn. I've known him since I married my bride. Ich kenne ihn, seitdem ich meine Braut geheiratet habe. You see, the problem is. Und das Problem ist. I haven't seen my bride in months. Ich habe meine Braut seit Monaten nicht mehr gesehen. I've had open heart surgery. Ich hatte eine Herzoperation am offenen Herzen. And she's been too sick to come and see me. Aber sie ist zu krank, um mich zu sehen. And I was sitting here thinking to myself. Und ich saß hier und ich habe mir bei mir gedacht im Herzen. What a mess I must be for my bride. Was für ein Durcheinander muss ich sein für meine Braut? Only God knows. Nur Gott weiß, how often he allows us to be a part of a divine moment when we are completely unaware. Wie oft es ermöglicht, dass wir einem göttlichen Moment teilhaftig werden, wenn wir uns eigentlich selbst gar nicht bewusst sind. Completely unaware of its importance. Und wir uns selbst überhaupt nicht bewusst sind der Wichtigkeit dieser Situation. It was a God moment. Es war Gottes Moment. And I'll never forget it. Und ich werde es nie vergessen. Our time came to board. Und es kam die Zeit, dass wir dann an Bord gehen mussten. And we were not on the same plane. Und wir waren nicht im gleichen Flugzeug. I was deeply ashamed of how I acted earlier. Und ich war zutiefst betroffen und beschämt darüber, wie ich zuvor gehandelt und gedacht hatte. And would have been so proud to have accompanied this man on the aircraft. Ich wäre so stolz gewesen, hätte ich diesen Mann auch auf dem Flugzeug begleiten können. I still had a few minutes. Und da hatte ich noch ein paar Minuten and übrig. And as I gathered my things to board. Und als er meine Sachen zusammensammelte, um an Bord zu gehen, the airline hostess returned from the corridor. Da kam die Stewardess aus dem Korridor entlang. Tears streaming down her face. Mit Tränen in den Augen. She said, und sie sagte, that old man is sitting on the plane. Dieser alte Mann, er sitzt da im Flugzeug. Crying. Und er weint. Why did you do that? Warum hast du das getan? What made you do that? Was hat dich dazu geführt, dass du das getan hast? I said, do you know Jesus? Und ich sagte nur, kennst du Jesus? He can be the bossiest thing. Er kann der größte, der stärkste Chef sein. We got to talk. Und so fingen wir an zu reden. I learned something about God that day. An diesem Tag lernte ich etwas über Gott. He knows if you're exhausted. Er weiß, wenn du erschöpft bist. If you're hungry. Wenn du hungrig bist. If you're serving in the wrong place. Wenn du vielleicht am falschen Platz dienst. Or if it's time to move on. Oder wenn es Zeit ist, weiterzugehen. But you feel too responsible to go. Aber du fühlst dich zu sehr in der Verantwortung, als dass du gehen würdest. He knows if you're hurting. Er weiß, wenn du Schmerzen hast. Or feeling rejected. Oder wenn du dich abgelehnt fühlst. He knows if you're sick. Er weiß, wenn du krank bist. Or drowning under a wave of temptation. Oder wenn du da halb ertrinkst unter einer Welle der Versuchung. He knows if you just need your hair brushed. Er weiß auch, wenn du nur dein Haar gekämmt brauchst. He sees you as an individual. Sieht dich als individuelle Persönlichkeit. Tell him your need. Sage ihm deine Not. I got on my flight. So stieg ich ein ins Flugzeug. Sobs were choking my throat. Und ich war halb Tränen erstickt. Wondering how many opportunities just like that one I had missed all along the way. Und ich fragte mich nur, wie viele Gelegenheiten dieser Art habe ich entlang meines Lebensweges einfach verpasst. All because I didn't want people to think I was strange. Nur weil ich nicht wollte, dass andere Leute denken, ich sei vielleicht seltsam. And we'll close with this. Wir werden jetzt damit abschließen. God didn't send me to that old man. Gott hat mich nicht zu diesem alten Mann gesandt. He sent that old man to me. Er sandte diesen alten Mann zu mir. That's what Easter's all about. Darum geht es zu Ostern. Experiencing God's love. Dass wir die Liebe Gottes erleben. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Having my life changed. Sodass mein Leben verwandelt wird. Because my past is forgiven. Denn meine Vergangenheit, sie ist ja vergeben. I have a purpose to live for. Ich habe ja diesen Zweck, für den ich lebe. To experience his love. Nämlich, dass ich seine Liebe erlebe. And to express his love. Und die genau diese Liebe wieder ausdrücke. God knows. Gott weiß. The pain inside of my heart. Den Schmerzen in meinem Herzen. And maybe you're here this morning. Und vielleicht bist du, vielleicht sind Sie heute hier. And you've never received Christ. Und du hast Christus nie empfangen. You've heard about Jesus. Du hast von Jesus gehört. Maybe you even believe that he rose from the dead. Und vielleicht glaubst du sogar, dass er vom Toten auferstanden But ist. But you have never asked him to come into your life. Aber du hast ihn nie persönlich gebeten, in dein Herz zu kommen. You've never had a conversation with him. Du hattest nie dieses Gespräch mit ihm. You've never heard his voice in your heart. Du hast nie diese Stimme in deinem Herzen gehört. Say, I love you. Wie er sagt, ich liebe dich. Do this, do that. Come to me. Komm, mach das. Komm Don't zu be afraid. Mir. Hab keine Angst. Pray with me this morning. Bete mit mir heute früh. I'd like to pray for you. Zuerst möchte ich für dich beten. Let's close our eyes. Schließ mir die Augen. Father in heaven, I thank you for this moment. Vater im Himmel, ich danke dir you für know, diesen Moment. You know everything. Du weißt alles. Father, you see our hearts this morning. Vater, du siehst unsere Herzen heute früh. Maybe there's somebody here that wants to pray. Vielleicht ist heute jemand hier, der beten möchte. To know you. Um dich kennenzulernen. Say God in heaven. Sag einfach Gott im Himmel. You're far away. Du bist so weit weg. Come close to me. Sei mir doch nah. Show yourself to me. Zeig dich dir mir. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. All of my faults. All meine Schuld. All my little selfish attitudes. All diese selbstsüchtigen Einstellungen. My moments of pride. Diese Momente, wo ich nur stolz bin. And anger. Oder zornig. My jealousy and Eifersucht. Bitterness and Bitterkeit. Dishonesty. Unehrlichkeit. Forgive my past, I pray. Vergib mir meine Vergangenheit. And give me your peace in my heart. Und lege deinen Frieden in mein Herz. Just say, God, forgive me. Sprich es einfach aus. Sag, Gott, vergib mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Change my life. Verwandle mein Leben. Give me a purpose for living. Gib mir einen Sinn fürs Leben. I pray. Deinen Zweck, darum bitte ich. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute früh. He is risen. Er ist auferstanden. And we know it. Und wir wissen das. Maybe there's something between you and the Lord this morning. Vielleicht steht etwas zwischen dir und dem Herrn. Maybe you're not forgiving somebody. Vielleicht vergibst du jemand anders nicht. Maybe somebody has hurt you recently. Vielleicht hat dich jemand vor kurzem verletzt. And you won't forgive them. Und du magst ihm nicht vergeben wollen. Maybe it's your husband. Vielleicht ist es dein Ehemann or your wife or deine Frau your teenager. Oder ein Jugendlicher von dir. The Lord said, der Herr sagt, forgive as we've been forgiven. Vergebt einander, wie euch vergeben worden ist. Father, I pray this morning, Vater, ich bitte heute take früh, away anything that is between us, nimm alles weg, was irgendwo zwischen uns sein könnte, so that we can experience your love, auf dass wir deine Liebe erfahren and fulfill our purpose. Und unseren Zweck erfüllen. And we pray this morning. Wir beten dieses. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, right now we're going to have a testimony. Wir werden noch ein Zeugnis haben. Of someone whose life has been changed. Also, wir waren mit der Jugendgruppe auf Gutenstein. We were with the youth group in Gutenstein. Und wir waren 5 Tage und das ist so eher ein bisschen höher gelegen. And we were away for 5 days. So ein halber Bauernhof. It was a farmhouse. Und ich bin nur das erste Mal hingekommen. And it was the first time for me. Und ich habe Angst gehabt, weil ich wusste einfach nicht, mit wem ich da reden soll und ob überhaupt irgendwer mit mir reden wird und so. And I was a little bit afraid because I didn't know people. I wasn't sure if anyone would talk to me or if I had someone to talk to. Und ich habe ein bisschen versucht, mich zu absentieren. And I tried to stay by myself a little bit. Aber das haben sie dort nicht zugelassen. Alle waren einfach ganz nett zu mir und but they didn't let that happen and everybody was really nice to me. Und haben mich aufgenommen. And they accepted me. Und die Predigten dort waren auch sehr ansprechend und treffend. And the messages there were very touching and they spoke to me. Und wir haben auch lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel einen Ladies-Nachmittag, wo wir and we also did fun things. We had a ladies' afternoon. Und wir haben auch am Abend, wir haben uns in einen Kreis gesetzt und wir haben in der Mitte Kerzen gehabt. And in the evening, we would sit around in a circle. We would have candles in the middle. Und jeder, der wollte, könnte irgendwem eine Kerze bringen. And whoever wanted to could bring a candle to another person. Und irgendwas Nettes sagen. And say something to them. Und das hat mich auch sehr berührt. And that really touched me. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, weil wenn irgendwer Hilfe braucht. And it's really important that we learn to encourage one another, because when we need it, dann hilft das wirklich sehr. Then it really helps. Okay. Jo. Also ich habe 5 Minuten vom Gottesdienst erfahren, dass ich Zeugnis geben darf. I just found out 5 minutes before service that I should share something. Also ich bin nicht vorbereitet oder so. I'm not really prepared. Ja. Darum habe ich mir gedacht, ich erzähle halt einfach was von Gutenstein. I thought I would tell you something about our retreat at Gutenstein. Weil wir hatten echt eine super toll gesegnete Zeit dort. Because we really had a blessed time there. Wirklich mit tollen Botschaften. With great messages. Und echt spitze Worship. And great worship. Und ich habe vorher eigentlich eine recht schwere Zeit gehabt. And before I went, I had a very difficult time. Also auch mit Gott und war eher in der Welt. With God and I was far away from him. Und eigentlich wollte ich gar nicht nach Gutenstein fahren. And actually I didn't want to go. Weil es ging mir echt nicht gut. Because I wasn't doing well. Und ja, Satan hat, also ich hatte wirklich Angriffe von richtig Satans Seite. And I had a lot of attacks from Satan. Und haben einfach gedacht, na, da passt die nicht hin, bleibst daheim. And I thought, no, I don't belong there, I'll just stay home. Und 2 oder 3 Tage bevor Gutenstein hat mich der Eric angerufen. And 2 or 3 days before the trip, Eric called me. Und hat halt gefragt, ob ich mitkomme. And he asked if I was going to come anyway. Und dachte, habe ich mal nein und gesagt habe ich ja. And I thought no, but I said yes. Und habe gedacht, okay, jetzt hast du mal ja gesagt, jetzt musst du fahren. And I thought, okay, you already said yes, you have to go now. Und das war absolut die richtige Entscheidung. And it was absolutely the right decision. Weil Gott hat echt die Zeit dort voll genutzt, um mich wieder total zurückzuziehen zu ihm. Because God used the time there to bring me back to him. Und ja, ich habe wirklich die ganze Freude, die ich vorher echt verloren hatte, and all the joy that I lost before, habe ich dort echt wieder so zurückbekommen in mein Herz. I got it back, the joy back in my heart again. Und etwas, was mich echt total gesegnet hat, war an einem Abend. And one thing that really blessed me is one evening. Haben wir, ich weiß nicht, welcher Tag das war, wurscht, haben wir, also Lichter aus, sind im Kreis am Boden gesessen. We sat in a circle. Und wir hatten so kleine Kerzen in der Mitte stehen. And we had candles in the middle. Und wenn wir ein Wort von Gott für jemanden hatten, and if we had a word from the Lord for someone else, dann hat man halt eine Kerze genommen, ist zu der Person hingegangen und hat das gesagt. Then you would take the candle in the middle and go to the person and say it to them. Und ich habe ich habe gebetet und geweint. And I prayed and I wept. Und habe halt vor Gott einfach gebracht, eben dass ich mich nicht gut fühle und dass ich eigentlich böse bin auf ihn oder was auch immer. And I said to God, you know, I'm not doing well and I'm really angry at you. Und dann habe ich ein Wort von Gott bekommen durch eine andere Person. And then I got a word from him through another person. Und so sagt mir Gott einfach, ja, du bist mein geliebtes Kind. And God said to me, you are my beloved child. Und ich war so total gesegnet, weil es war einfach, ja, egal welchen Mist ich baue, Gott liebt mich trotzdem. And it was so blessed because it doesn't matter what a mess I make of my life, God loves me still. Ja, und das gibt mir einfach so eine Freude, weil ja. And that just gives me so much joy. Ja, und es freut mich einfach total, weil jetzt kann ich echt so voll sagen, durch Jesus stehen wir so in seinem Sieg. And now I can really say with all my heart that through Jesus we stand in his victory. Ja, und Satan ist der volle Loser. And Satan is the big loser. The sun, where to stand in the morning, and who told the ocean you can only come this far, and who showed the moon where to hide till evening, whose words alone can catch a falling star. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. And all the creation testifies. This life within me cry, I know my Redeemer lives. The very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hand that holds me when I'm broken, they conquer death to bring me victory. 'Cause I know my Redeemer. Bye.